der Unterrichts auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, inshallah, mit Kapitel 77. Aber ich erfahre jetzt, dass wir zwei Kapitel, das bedeutet 75, 74 und 75, übersprungen haben. Deshalb, wir werden das so machen, dass wir diesmal diesen Kapitel zu Ende führen, 77, und dann kehren wir 74, 75 zurück, dann wir die ganze Reihe Barakallofikum erklärt haben. Babul Ghadabi. إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله. حديث الحديث 55 بعد 600 وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سفر قدم من سفر صلوات ربي وسلامه عليه وقد سترت سهوة لي بقرام قرام سهوة فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله إذن مناسبة الحديث للباب ولا مناسبة الحديث للباب ما هي؟ أن النبي غضب لما انتهكت حرمات الله. أين الانتهاك؟ هو في قضية التماثيل التي فيها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. الحديث عند البخاري ومسلم، الحديث متفق عليه. قدم النبي من سفر، واضح. وقد سترت سهوة، السهوة هي الطاقة، أو يعني كأنك تقول مثل صفة في البيت. ما هي الصفة في البيت؟ هي عبارة عن شيء يكون في الجدار مثل النافذة كذا، ويوضع فيه أمور، أو المعنى أنه مثل الباب، مثل الباب. وعليه قرام، القرام هو ستر رقيق خفيف يوضع أمامه، يعني ستارة، في ستارة وفي سهوة. هذه السهوة هي الصفة، تكون بين يدي البيت، يعني أمام في البيت. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه، هتكه أي أفسد الصورة. وتلون وجهه، تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند الصحابة. إذا تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم معناته غضب. وقال إن أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، يعني المصورين. المصور هو الذي يصور صورا، يصور صورا، سواء، انتبه الآن، في زماننا الأمر بالنسبة للتماثيل صار في زماننا هكذا، أن الكثير يظن أن التمثال هو فقط الذي يصنع من حجر أو يصنع من هذه الأمور. لا، التمثال يطلق على الصورة وعلى كذلك الجسم، على الصورة والجسم يطلق على الاثنين، ليس على واحد منهما. لذلك قال التماثيل، يعني الصورة تسمى تمثال، وكذلك التمثال الذي يكون يسمى تمثال لهذا الحديث، لأنه مو معقول يكون في تماثيل فوق القرام. فقالت هذا القرام اللي هو الستارة فيها تماثيل، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم هتكه، أفسده، لأنه في بيته صلوات ربي وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة، ويجوز النبي صلى الله عليه وسلم والإمام الأمة أن يغير المنكر بيده ليس كما غيره، وهذا في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك المنكر، وغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنه انتهكت حرمات له. طيب السؤال هو، هل كانت عائشة تعلم؟ بالطبع لا، لأنه كانت لو كانت تعلم رضوان الله عليها لما فعلت مثل هذا الأمر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزيله. في رواية أنها قطعته وجعلته وسادتين، وسادة يعني تكون ممتهنة. فذلك في هذا الحديث لا شك أنه عندنا حكم التصوير، حكم التصوير عفوا. هل التصوير جائز أم غير جائز؟ هذه المسألة. أما تصوير اليد، التصوير باليد سواء كان تمثالا أو صورة فهذا حرام، والأدلة فيه واضحة. أما التصوير بالآلة اللي هو مثلا في الفوتوغرافي، يعني إنه الإنسان يصور صورة بالآلة أو الفيديو كذا، فهذا في تفصيل وفي خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم. وصحيح أن الأصل في التصوير الحرمة في ديننا، والعلة في ذلك مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. ما معنى مضاهاة خلق الله؟ أنه يعني يصور أو يفعل شيء وكأنه يخلق، فيقال للمصور يوم القيامة أحيي ما خلقت، أحيي ما صورت، يعني اللي صورته أحييه. ولكن اللي يهمنا، الذي يهمنا في هذا الباب، هو الإنسان يغضب وينزعج إذا رأى أن حرمات الله تنتهك. هذا هو الفائدة من هذا الحديث. إذن الحديث فيه أولا مسألة تحريم التصوير، ثانيا تحريم تعليق الصور، ثالثا الغضب لحرمات الله، رابعا تغيير المنكر بالنسبة للإمام أو صاحب البيت باليد، والتعليم. هذه قضايا نتعلمها من هذا الحديث، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. حديث 655 باي 100 باي 655 باي 655 أرابي باي 655 und zwar Aisha رضوان الله عليه erzählte, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم von einer Reise zurückkam, als sie eine Nische in ihrer Wohnung mit einem dünnen Vorhang, der mit Bildern verziert war, verhängt hatte. Als er, sallallahu alaihi wasallam, diesen sah, das wird den Vorhang, zerriss er ihn und man konnte ihm seine Wut ansehen in sein Gesicht. Er sagte, O Aisha, wer die Allahs Schöpfung, wer Allahs Schöpfung, Allahs zu imitieren sucht, wird, oder wer die Schöpfung Allahs zu imitieren sucht, wird am Tage des Gerichtes bei denjenigen sein, die von Allah am härtesten bestraft werden. Das bei Bukhari und Muslim überliefert. Barakallahu fikum, hier in der arabischen Sprache natürlich musste man ein paar Wörter, die sind ein bisschen schwer, erklären. Aber das ist eine Nische in der Wand. So, das wird, wenn die haben so Wände, die Wand, und die machen in der Wand so eine Nische. Das wird hier rein. Und die hat so einen Vorhang gemacht. vor. Und in diesem Vorhang gab es Bilder. Natürlich, man lernt da, man kann mit Sicherheit, mit ruhigem Gewissen sagen, Aisha radhiyallahu anha wusste nicht, dass das haram ist, sonst hätte sie das nicht gemacht. Die hat das gemacht und dann kam sie. Aisha radhiyallahu anha wusste das nicht und sie verhängte diesen Vorhang. Der Prophet ﷺ kam rein, der hat das gesehen. Im Arabischen steht das Wort Tamathil. Normalerweise Tamathil nennt man bei den meisten Leuten von Arabern heute, wenn du sagst Timthal, Tamathil ist Plural, von Timthal, das bedeutet Statue. Statue auch Körper. Sozusagen aus Stein, aus Silber, aus Gold und so weiter. Aber eigentlich in der arabischen Sprache, Timthal, kann man für ein Bild und auch für einen Körper oder Statue nehmen. Beides zusammen. Das hat die Bedeutung. Es gab einen Vorhang, hat sie das verhängt. Der Prophet ﷺ kam von der Reise rein. Als er das sah, der Prophet ﷺ, ein Merkmal bei ihm war, als ihm etwas nicht gefallen hat, salawatu rabbi wa salamu alayhi, hat man gemerkt bei ihm in sein Gesicht. Gesichtsausdruck war anders. Und er war rot, salallahu alayhi wa sallam, und da hat man gemerkt, der Prophet salallahu alayhi wa sallam gefällt ihm nicht. Etwas gefällt ihm nicht. Da hat sie gesagt, man hat gemerkt, dass er verärgert war, salawatu rabbi wa salamu alayhi, in sein Gesicht. Und er hat sofort diese Bilder, die in diesem Vorhang sind, der hat den Vorhang weggerissen, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Und dann hat er noch dazu etwas gesagt. Und er hat gesagt, die Leute, die am härtesten bestraft werden am letzten Tag, wer sind das? Die sind die Leute, die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala imitieren. Früher hat man bei einem sozusagen Künstler oder Maler, da hat man gesagt, ja, schau mal, der ist sehr gut, der bildet die Schöpfung Allahs genau ab. Und deshalb sagte der Prophet ﷺ in einer anderen Überlieferung, die Leute, die die Schöpfung Allahs imitieren, das wird die Bilder machen, von Lebewesen, aufpassen, von Lebewesen, das geht nicht um Bäume, das geht nicht um Steine, Lebewesen, Tiere und Menschen. Diejenigen, die Schöpfung Allahs imitieren, wird zu ihnen am letzten Tag gesprochen, haucht Seele ein in dem, was ihr verkörpert habt oder gemalt habt, gezeichnet habt. Und sie werden das nicht machen. Deshalb Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, sagte zu einem, der immer zeichnen wollte und so, der sagte ihm, mein Sohn, wenn du unbedingt machen willst, dann versuche Steine und Bäume zu malen oder zu zeichnen, nicht was anderes. Warum war der Prophet so sehr verärgert? Weil das haram ist, dass man Bilder hängt. Bilder von Menschen und von Tieren zu Hause zu hängen ist haram. Und der Prophet ﷺ war damit nicht einverstanden. Deshalb der Prophet ﷺ, als er das sah, der hat gesagt, weg damit. In einer anderen Version, der Prophet ﷺ sagte Aisha, nimm das weg und mach daraus so wie kleine Teppiche oder Kissen. Und Aisha hat gesagt, ich habe dann das geschnitten und ich habe Kissen gemacht. Es erzähle, weil das damit verbunden ist. Jetzt, ich möchte nicht über das Thema sprechen, Bild machen erlaubt oder verboten, weil das lang ist. Aber ich sage nur, Barakallahu fikum, wenn man Bilder macht, Bild haut oder Bild zeichnet oder malt mit der Hand, das ist verboten für Menschen und Tiere. Und hauptsächlich, das geht um Kopf. Das ist, wenn du nur einen Körper malst, ohne Kopf, dann kein Problem. Weil der Prophet Sassim sagte, As-Suratul Ras. Das wird ein Bild ist Kopf. Wenn Kopf da ist, dann ist das ein Bild. Wenn das ohne Kopf ist, dann kein Problem. Menschen, Tiere, die existieren, wenn man die malt, dann hat man die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala imitiert oder nachgemacht und das darf man nicht. Bildhauerei und so weiter für Menschen und Tiere geht nicht. Für Bäume, für Häuser und so ist kein Problem. Das heißt, von der anderen Seite, wenn man das durch ein Instrument macht, Instrument, das bedeutet ein, wie zum Beispiel fotografieren. Fotografie. Was sagen wir dazu? Oder zum Beispiel Bilder heute mit Kamera. Und so weiter. Hier, Barakallahu Fikum, gibt es Gelehrten, die sagen, das ist anders als Bild mit der Hand zu machen oder, sage ich jetzt, zu verkörpern. Prinzipiell, Bilder machen für Menschen und Tiere sind verboten. Außer bei bestimmten Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind geregelt nach unserer Religion. Und die Leute, die Bilder machen, die werden am letzten Tag, es wird zu ihnen gesprochen, haucht die Seele ein in dem, was ihr gemalt habt oder mit euren Händen gemacht habt und die werden das nicht tun können. Deshalb das ist verboten. Der Sinn ist, dass das die Leute, die damals Götzen angebetet haben, das war durch Bilder. Das hat so angefangen, das hat so angefangen. Das Volk von Nuh alayhi salam, die haben gute Leute gehabt unter sich. Als sie starben, da hat man gesagt, ja, ihr werdet diese Leute vergessen. Deshalb hat man für sie Bilder eingehaut. Und da hat man sie gestellt an den Plätzen, wo sie immer gepredigt haben. Dann mit der Zeit haben die Leute diese Bilder oder diese Statuen, sie haben diese angebetet. Und das sind Wad, Sawah, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Was wir in وَقَالُوا لَا تَذُرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذُرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Das sind diese. Das heißt, ursprünglich waren diese Leute gut. Die Leute haben für sie Bilder gemacht und später wurden sie als Götzen dann angebetet. Das ist der Sinn. Der zweite Sinn ist, in diesem Zusammenhang, dass die Leute, die malen und so was, die wollen genau die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala nachmachen oder malen. Und deshalb dies lässt einige Gelehrten sagen, ja, bei Fotografieren, du machst ein Bild hundertprozentig, das wird, du imitierst das nicht, sondern du bildest das ab. Und die haben gesagt, das ist nicht richtig Bild machen wie beim Malen, sondern das ist anders. Aber auch wenn wir diesen Aspekt haben, da kann man sagen, ursprünglich ist das verboten, dann bleibt das verboten, außer bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel, dass man mit Puppen spielt, wenn kleine Kinder, oder heute zum Beispiel diese digitale Bilder, die sind kein Problem, außer dass man die jetzt für lange Zeit aufbewahrt, nicht. Oder drittens zum Beispiel Ausweis, du bist gezwungen, Pass gezwungen, Führerschein und sowas, das kannst du nicht dafür. Aber ursprünglich ist es verboten. Allah Ta'ala ala. Aber das geht uns hier darum, nicht um Urteil, bitte nochmal, das geht nicht um Urteil des Bildmachens, sondern das geht darum, wenn etwas haram gemacht wird, wenn etwas gegen die Religion gemacht wird, dann sollte der Muslim sozusagen Gefühl zeigen, indem der Muslim damit nicht einverstanden ist. Das heißt nicht, dass man was unternimmt, ja. Deshalb habe ich gesagt, der Prophet hat das unternommen, weil er der Imam ist und das ist sein Haus. Der kann dort was unternehmen, aber nicht, dass man das überall das macht. Wallahu a'lam. Wa an Aisha, anna Qurayshan ahammahum sha'nu al-mar'ati al-makhzumiyya alati saraqat faqalu من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. المرأة المخزومية سرقت. المخزومية أي من بني مخزوم. كيف كانت تفعل؟ كانت تستعير المتاع، تقول لأحد أعرني قدرا، أعرني كذا، أعرني كذا، فيعطوها وتجحد، تقول ما أخذ شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع لأنها سرقت، وكانت من قبيلة من أشراف العرب. فقريش قال كيف المرأة المخزومية وهي من أشراف العرب تقطع؟ فطلبوا أن يشفع أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أسامة ابن زيد وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب أكثر شيء لأبيه زيد بن حارثة وهو أسامة رضوان الله عليهما. فأتى فتكلم فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ خلاص، إذا وصل الأمر إلى السلطان وتأكد منه فلا شفاعة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال لهم في السابق كان إذا سرق الشريف اللي مثل المرأة المخزومية تركوه، وإذا الضعيف سرق قطعوه أو أقاموا عليه الحد. قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أو لأقمت عليها الحد. أن الأمر ما عندنا في الإسلام لأنك ابن فلان أو من بني فلان فتعامل معاملة أخرى، إنما أمام الله كل الناس سواسية ويعاملون بالأمر الذي فعله. والنبي غضب. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا الغضب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لأن هذا الغضب ظاهر الفرق مع الغضب الآخر، لأن الغضب الآخر كان للانتقام وحظ النفس فهو مذموم، أما هذا الغضب كان لدين الله سبحانه وتعالى، لشرع الله سبحانه وتعالى، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الإنسان ما يحب الظلم، لأنه هذا الظلم. إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف قطعوه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عائشة رضوان الله عليها berichtet, dass die Quraysh um die Frau aus Makhzum stammen, die gestohlen hatte, sehr besorgt waren. Sie sagten, wer kann wohl für sie beim Gesandten Allahs vorsprechen? Man sagte, wenn jemand bei ihm vorsprechen kann, dann Usama ibn Zayd, der Liebling des Propheten. So trug Usama ihm, sallallahu alaihi wasallam, den Fall vor. Und dann sprach der Gesandte Allahs, du legst für ihr Sprache ein, in einem Fall, dessen Bestrafung von Allah dem Erhaben vorgeschrieben wurde. Dann stand er auf und hielt folgende Ansprache. Die Leute, die vor euch waren, wurden vernichtet, weil sie den Angesehenen von ihnen, wenn er gestohlen hatte, straffrei ausgehen ließen. Aber an dem Schwachen, wenn er gestohlen hatte, das Gesetz vollzogen. Bei Allah, wenn Fatima, die Tochter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stiehlt, werde ich ihre Hand abschlagen lassen oder werde ich sozusagen sie bestrafen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich hier aufgeregt. Wir haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einmal als man zu ihm gekommen ist, er hat ihm gesagt, oh Prophet, gib mir einen guten Ratschlag. Der sagt ihm, la taghdab, reg dich nicht auf. Und jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam regt sich auf. Was ist der Unterschied zwischen Aufregen und Aufregen? Es gibt Aufregen, das ist für Dunya Sache, das ist um Rache zu zeigen, um sich bei den anderen zu rächen. Das ist nicht gut. Und es gibt Aufregen, das ist für Religion Allahs, weil jemand Unrecht tut oder weil jemand sündigt. Weil jemand Unrecht tut oder weil jemand sündigt. Und deshalb regt man sich auf. Das normalerweise, wenn jemand sieht, dass ein Muslim etwas macht, was gegen die Religion Allahs ist, natürlich regt man sich auf, weil das nicht gut ist. Und egal, ob das Muslim ist oder nicht Muslim. Wenn jemand Unrecht tut, dann ist das sozusagen ein Anlass, dass man sich aufregt um diese Sache. Das wird aufregen, das heißt nicht, dass man die Kontrolle verliert, dass man keine Geduld zeigt. Doch, man hat Geduld, man hat Kontrolle, aber man akzeptiert das nicht, indem man sozusagen diese Aufregung hat. Nein, das geht nicht. Und deshalb hier, das geht darum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam regte sich nicht auf für Dunya-Sachen oder für Rache und sowas, auf keinen Fall. Sondern das war hier mit einem Sinn. Und zwar, was ist der Sinn? Diese Frau von Bani Makhzum, die ist Al-Makhzumiyya. Al-Makhzumiyya. Al-Makhzumiyya, das kommt von Makhzum. Diese Makhzum-Stamm, die sind einer der bekanntesten und der größten arabischen Stämme. Was hat diese Frau gemacht? Schaut mal, was sie getan hat. Die ist zu den Leuten gegangen. Sie hat gesagt, kannst du mir etwas ausleihen? Leihst du mir zum Beispiel dein Teller aus? Dann geben die Leute ihr. Dann später sagen sie, gib unseren Teller zurück. Sagt nur, ich habe von euch nicht genommen. Und die leugnet das. Der Prophet sagte, man muss sie bestrafen. Weil sie das Vermögen von den anderen Leuten wegnimmt. Zu Unrecht. Die Leute von Quraysh, natürlich der Prophet sallam, ist der Richter und Oberhaupt der Muslime. Der darf diese Entscheidung treffen, nicht wie alle anderen. Jetzt nicht jeder kann eine Strafe, sage ich jetzt, Maß einsetzen oder die Leute bestrafen. Das dürfen wir nicht. Das ist nur für einen Richter, für einen Oberhaupt der Muslime. Und wenn natürlich der Richter das entschieden hat, und der Prophet sallam, ist der beste Richter sowieso. Die Leute von Quraysh haben gesagt, ja wie? Wie soll das funktionieren? Diese Frau gehört zum besten Stamm der Araber. Das geht nicht. Haben sie gesagt, ja, was sollen wir machen? Da hat man gesagt, Fürsprache leisten. Wer kann mit dem Propheten sallam reden? Die haben gesucht, Usama ibn Zayd, weil der Prophet sallam ihn und seinen Vater am meisten geliebt hat. Und der wurde genannt Hibbu Rasulillah. Al-Hibbu Ibn al-Hibb, der Liebling vom Liebling des Propheten. Sein Vater ist Zayd ibn Haritha. Usama ging zum Propheten, salawatu Rabbi wa salamu alayhi, und er sagte, der Prophet sagte, das, was du tust, atashfa'u fi hadda min hududillah. Du willst mir Sprache leisten für etwas, was Allah schon entschieden hat. Deshalb bei uns in unserer Religion, wenn jemand Strafe begangen hat und der Imam der Muslime, der Führer der Muslime, das mitbekommen hat, er darf nicht mehr frei sprechen. Er muss die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala durchführen. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Leute, die vor euch waren, als der Reiche, der Angesehene, der Starke von ihnen was geklaut hat, haben sie nicht getan, freigelassen. Aber die Armen und die Schwachen, da hat man sie bestraft. Wallah, wenn Fatima, der Beste von euch ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn seine Tochter das macht, dann wird er sie bestrafen. Salawatu Rabbi wa salam alayhi. Und Allah, das ist die Gerechtigkeit. Schaut mal heutzutage, überall gibt es Beziehungen, überall kommt man anders und so weiter. Aber im Islam eigentlich nicht. Das gilt für einen Sklaven oder für einen Freien. Das gilt egal für jeden. Wenn Allah entschieden hat und wenn jemand dagegen was getan hat und es gibt im Islam ein Strafmaß, dann gilt das für alle. Und das beweist auch, dass Ungerechtigkeit, das ist ein Beweis übrigens, dass Ungerechtigkeit ein Grund und Anlass ist, dass ein Volk vernichtet wird. Diese Schwäche, die wir heute haben als Muslime, das ist ein Grund dafür, weil wir ungerecht sind. Ungerecht. Und die Ungerechtigkeit ist ein Grund, dass wir so geworden sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Innama ahlaka man qablakum annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharif tarakuh." Das bedeutet, die Leute, die vor euch waren, wurden vernichtet, weil sie den Angesehenen von ihnen, wenn er stiehlt, freilassen. Aber der Schwache, wenn er was macht, dann bestrafen sie ihn. Deshalb war der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier, der hat sich für Allah subhanahu wa ta'ala aufgeregt und nicht für Dunya oder für andere Themen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fashaq dhalika alayhi hatta ru'ya fi wajhi faqama fahakkahu bi yadihi faqal in ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu baynahu wa bayna al-qiblah فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد أما في المسجد فَلَا يَبْسُقُ إِلَّا فِي ثَوْبِهِ. مرة أخرى لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه بصق باتجاه القبلة. يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كان يؤم القوم فبصق باتجاه القبلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ألا يؤم القوم بعد ذلك عقوبة له. الله بينك وبين القبلة وأنت تناجي الله سبحانه وتعالى، والله فوق العرش وهو أمامك عند الصلاة في الصلاة، وأنت تكلمه سبحانه وتعالى. يقول عبد الحمد لله رب العالمين، يقول تعالى حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم. إذن بارك الله فيكم، أنت لما تصلي اعلم أن الله بينك وبين القبلة، فما تبصق بهذا الاتجاه، ما تبصق باتجاه القبلة. فهذا لما فعل غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، غضب فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن، يبصق أو يبزق نفس الشيء، أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وأما في المسجد فيأخذ طرف ثوبه ويضعه. والنبي علمهم هذا الأمر حتى يتعلموه. لو كان عندهم عادي أنه يبصق شنو ما كان، ولكن في ديننا لا، ليس عادي. فانتبه لهذا يا رعاك الله. طبعا الواحد ما يقزز القوم منه، اليوم عندك منديل لا بأس أن تأخذ منديل وتفعل وتبصق في المنديل، لا بأس بذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. إذن لا يبصق باتجاه القبلة لا في الصلاة وفي غيرها. في الصلاة إذا كان لابد أن يبصق إما بثوبه أو بمنديل لا بأس، خارج المسجد يجوز أن يبصق تحت قدمه ويدفن النخامة، أو أنه يبصق عن يساره ليس عن يمينه، ليس عن يمينه. فإذا عنده ثلاث أمور، إما تحت قدمه أو يساره أو ثوبه. والبصاق في المسجد خطيئة، انتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وهذا الحديث. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أنا سبحان الله عليه برشتته dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages bemerkte, dass in der Moschee jemand in die Gebetsrichtung gespuckt hatte. Qibla. Er war so sehr betrübt, was man deutlich an seinem Gesicht sehen konnte. Er stand auf und wischte es mit seiner Hand fort. Dann sagte er, wenn einer von euch im Gebet steht, um seinen Herrn Allah anzurufen, dann wird sein Herz zwischen ihm und der Gebetsrichtung sein. Unterlasst es daher, in Gebetsrichtung zu spucken. Höchstens auf eure linke Seite oder unter die Füße. Dann nahm er einen Zipfel seines Mantels, spuckte hinein, nahm ihn zusammen und sagte, oder macht es so. Das war Bukhari Muslim. Was das Spucken zur linken oder unter Füße betrifft, so ist dies nur außerhalb der Moschee gestattet. In der Moschee soll man höchstens in seine Kleidung oder ein Taschentuch spucken, mit Sicherheit. Das heißt, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Spucken in Richtung Qibla ist verboten, wenn du weißt. Du bist jetzt auf der Straße und du weißt, das ist die Richtung von Qibla. Dann spuckst du nicht in die Richtung von Qibla. Warum? Speziell auch, wenn du draußen betest. Weil Allah zwischen dir und dein Qibla ist. Allah ist in der Gebetrichtung, subhanahu wa ta'ala. Und Allah ist über seinen Himmel, aufpassen, über seinen Thron, subhanahu wa ta'ala, über dem Himmel, über den Thron. Und trotzdem ist er zwischen dir und Qibla. Wir verkörpern nicht. Nicht, dass man denkt jetzt, a'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern man soll das verstehen, barakallahu fikum, was hier gemeint ist. Das heißt, du darfst nicht spucken in Richtung Qibla. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Mann gesehen. Dieser Mann hat Imam für seine Leute gemacht. Und er spuckte in Richtung Qibla. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, du darfst ab heute keinen Imam mehr machen. Der dürfte keinen Imam mehr machen, weil er in Richtung Qibla spuckte. Sag mal, ja, ist das so schlimm? Ja, ist das so schlimm. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erklärte. Wenn jemand von euch betet, dann ist Allah zwischen ihm und seinem Qibla. Wenn du Allah rufst während des Gebetes, dann musst du wissen, dass Allah dich hört und dass Allah subhanahu wa ta'ala vor dir ist. Wenn du sagst, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Allah sagt, Hamadani Abdi, Maliki Yawmiddin Majjadani Athna Alayya, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und mein Diener wird das bekommen, was er will, dann sagst du, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Das heißt, im Gebet redest du mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du im Gebet bist und unbedingt musst du spucken, dann was machst du? Du nimmst Taschentuch und ein Taschentuch spucken. Nicht vor dir, nicht neben dir, nicht unter dir. Außerhalb des Gebetes kannst du entweder linke Seite nehmen oder unter deinen Füßen und du machst die Nukhama, du machst das unten. Das wird, wenn du gespuckt hast, dann unten tust du das in den Boden. Sowieso, das ist bei vielen Leuten, das ist, die ekeln sich, wenn sie sowas sehen. Heutzutage, man muss natürlich die allgemeinen Sitten der Leute auch beachten. Nicht, dass man sagt, es ist mir egal. Ein Muslim sollte respektvoll sein. Was ist die Verbindung zu unserem Thema hier? Die Verbindung ist, dass der Prophet, man hat das in sein Gesicht gesehen, dass er sich, salawatu rabbi wa salam, aufgeregt hat, weil eine Person etwas Falsches gemacht hat. Und das geht nicht ohne unsere Religion, dass man in der Moschee barakallahu fikum spuckt. Somit kommen wir zu Ende dieses Kapitels. Dann das nächste Mal, wie ich schon gesagt habe, wir nehmen, weil der Bruder sagt hier, der rechnet alles. Der sagt, wir haben gestoppt bei Babul Hilmi wal Anati wal Rifq. Ich denke nein, aber der sagt ja. Weil ich diese Hadithe bestimmt habe ich erklärt. Dass der Prophet Li-Ashadji Abdel Qais sagte, inna fika khuslatein, und diese Sache, das habe ich erklärt hier. Und es gab Leute, neue Leute bei uns in der Moschee, als ich das auch erklärt habe. Aber der Bruder sagt nein. Auf jeden Fall khair, inshallah. Dann wegen unseres Bruders machen wir wieder neu. 74, 75. Naja, die Türken haben viel geleistet in Deutschland. Khair. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Adhan ya ustaz. ولك أذن وينه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Gibt's noch eine Nachricht? Von? Bezüglich Fleisch.